Es war eine Einladung der unfreundlichen Sorte, die Antonio Tajani an Mark Zuckerberg aussprach. Der Präsident des Europäischen Parlaments wollte von Facebooks Gründer und Vorstandschef wissen, ob auch Daten europäischer Bürger unberechtigt weitergegeben wurden, zum Beispiel an die Politikmarketingfirma Cambridge Analytica. Das EU-Parlament will die ganze Wahrheit über die Facebook-Affäre erfahren, um zu verstehen, ob und wie die Daten im Besitz dieses großen Unternehmens benutzt wurden, um damit Wahlkampagnen zu beeinflussen. Die Wahlkampagne, auf die Tajani anspielt, ist das Brexit-Referendum in Großbritannien. Auch hier soll Cambridge Analytica mitgemischt haben. Das behauptet zumindest ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma bei seiner Aussage im britischen Parlamentsausschuss für Digitales und Medien. Dessen Vorsitzender Damian Collins möchte nun ebenfalls Mark Zuckerberg persönlich anhören, sagt er im Interview mit CNBC. Wir nehmen diese Anschuldigungen ernst. Sie betreffen nicht nur die Art und Weise, wie einzelne Produkte funktionieren, sondern vielmehr die Unternehmenskultur gegenüber den Daten jener, die diese Plattform nutzen. Darüber wissen wir nun mehr und haben eine Menge weitere Fragen an das Unternehmen. Bei ihrer Suche nach Antworten stehen das Europäische und das britische Parlament vor demselben Problem. Zwar ist die öffentliche Empörung groß über die Verwendung von Facebook-Daten für zielgerichtete politische Werbung. Diese Werbung allein ist aber nicht unbedingt illegal. Auch die Weitergaben von Nutzerdaten ohne Einwilligung ist mancherorts in Europa bisher ein Kavaliersdelikt. Dabei sei der Schaden an der politischen Kultur umso größer, betont EU-Justizkommissarin Vera Jourova im Gespräch mit dem US-Sender Bloomberg. This is about the threat to democracy and individual freedoms of people. Es gehe nicht nur um Datensicherheit, sondern um eine Gefahr für Demokratie und persönliche Freiheitsrechte. Die Menschen müssten verstehen können, warum ihre Daten gesammelt werden und was genau der Anbieter damit vorhat. Den mahnenden Worten der EU endlich juristisches Gewicht verleihen soll die neue Datenschutzgrundverordnung. Sie tritt Ende Mai in Kraft und bedroht Konzerne wie Facebook, ebenso wie kleine Unternehmen, mit hohen Strafen. Für die Bürger sei das ein Kontrollgewinn, sagt EU-Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager. As right for citizens, to be in control of their data. Bürger haben das Recht auf Kontrolle über ihre Daten, in einer Zukunft, in der Daten alles sein können. Eine Währung, eine Quelle der Innovation, eine Zugangsbarriere, aber auch, wie wir nun sehen, eine Möglichkeit, politische Wahlen zu beeinflussen. Rückwirkend gilt die neue Verordnung nicht. Eine europäische Strafe für Facebook bleibt deshalb unwahrscheinlich. Auch die persönliche Einladung nach Europa hat Mark Zuckerberg bisher nicht angenommen. Ins britische Parlament schickt er stattdessen ranghohe Mitarbeiter. Vor dem US-Repräsentantenhaus, so berichten US-Medien, plant Mark Zuckerberg inzwischen selbst eine Aussage, wie die Daten seiner Kunden in die Hände von Kampagnen geraten sind.